Kundgabe 3414. Empfangen durch Bertha Dudder am 22.01.1945. Vergeistigen der Seele. Überwinden der Materie. Dass ihr die Welt gering achten lernet, ist unbedingt nötig, wollet ihr an eurer Seele ausreifen. Denn erst, so diese nicht mehr nach ihr Verlangen trägt, wendet sie sich dem geistigen Reich zu, der Welt, die ihre eigentliche Heimat ist, die ihr alles bietet, was ihr zum Aufstieg verhilft, und die also auch das Ziel ist, das sie durch das Erdenleben erreichen soll. Je mehr sich der Mensch löst von materiellen Dingen, je mehr seine Sinne sich abtöten für irdische Freuden und Genüsse, desto mehr vergeistigt sich die Seele. Solange der Mensch auf Erden lebt, muss er sich zwar den Anforderungen des Körpers fügen, bis zu einer gewissen Grenze. Er muss irdischen Verpflichtungen nachkommen. Er muss irdische Tätigkeiten verrichten. Er ist also erdgebunden und kann sich rein körperlich nicht eher lösen von ihr, bis Gott ihn abruft in das geistige Reich. Dennoch kann der Mensch ein zweites Leben führen neben seinem irdischen. Das Leben der Seele braucht nicht völlig am Leben des Körpers beteiligt zu sein. Die Seele braucht nicht das Gleiche anzustreben wie der Körper, sondern sie kann sich völlig unabhängig von ihm ihr Reich bilden, das jedoch weit ab vom Sehnen des Körpers liegt. Sie kann sich dem geistigen Reich zuwenden und dann wird der Körper wohl seine irdische Aufgabe erfüllen, aber niemals mehr für sich irdische Genüsse anstreben, vielmehr sich dem Verlangen der Seele bald anschließen und ebenfalls sich geistig zu betätigen suchen, sowie ihm die irdischen Pflichten dazu Zeit lassen und Gelegenheit geben. Und sowie dieser Grad erreicht ist, dass der Mensch nun alle materiellen Güter unbeachtet lässt, sowie er sich das geistige Reich zum Ziel seines Strebens setzt, ist er auch gefeit gegen starke Versuchungen von Seiten der Welt. Er kann dieser nicht mehr zum Opfer fallen, nur zeitweise noch leichte Kämpfe zu bestehen haben, so sich die Welt ihm immer wieder darbietet mit ihren Freuden und Genüssen und ihn gewinnen will für sich. Doch es sind dies nur Versuchungen, die er stets überwinden wird, weil die Kräfte des geistigen Reiches, des Reiches, dem seine Seele zustrebt, ihn nimmermehr auslassen, weil sie ihn ziehen mit unermüdlicher Liebe und seine Seele also ständig beeinflussen, so dass sie die Kraft in sich fühlt, Widerstand zu leisten. Je größer nun der Verzicht auf die materielle Welt, desto stärker auch die Kraftübermittlung aus dem geistigen Reich. Und dieser Kraftzustrom kommt nicht nur der Seele, sondern auch dem Körper zugute, denn letzterer ist nun fähig, auch seine irdische Aufgabe zu meistern, ohne deshalb die Seele zu vernachlässigen. Und es wird die irdische Aufgabe ein Dienen in werktätiger Nächstenliebe sein. Es wird der Mensch auch durch seine irdische Tätigkeit zur Seelenreife gelangen, weil diese nun dem Willen Gottes gemäß ist. Denn der Mensch, der irdische Ziele außer Acht lässet, der die Güter der Welt nicht mehr begehrt, der wird auch nur eine Tätigkeit ausführen, die den Mitmenschen zum Vorteil ist. Er wird nur geben, aber nicht besitzen wollen und dadurch dem geistigen Reich immer mehr zustreben. Die Seele also kommt aus freiem Willen ihrer eigentlichen Bestimmung nach. Sie überwindet die Materie und vergeistigt sich. Sie tötet das Verlangen des Körpers, das ihm ursprünglich eigen ist, ab und macht ihn geneigt, sich dem Verlangen der Seele anzuschließen. Sie zieht ihn mit hinüber in das geistige Reich und also verfolgt sie ernsthaft das Ziel, das ihr für ihr Erdenleben gesetzt ist. Und sie wird dieses Ziel auch erreichen, denn alle Kräfte des Lichtes stehen ihr bei, sodass sie den Weg in die ewige Heimat findet. Amen.